Erst nachdem Jesus seinen 12 Jüngern Anweisungen gegeben hatte, ging er weg, um in ihren Städten zu lehren und die Botschaft zu verkünden. Zweiter, als Johannes im Gefängnis von den Taten Christi hörte, schickte er seine Jünger zu Jesus, um ihn zu fragen: Dritter, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Vierter, Jesus antwortete ihnen: Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Fünfter, Blinde können wieder sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden geheilt und Taube hören. Tote werden lebendig gemacht und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Sechster, und glücklich ist, wer sich nicht an mir stört. Siebter, als sie aber weggingen, begann Jesus zu den Menschenmengen über Johannes zu sprechen: Was seid ihr in die Wüste gegangen, um zu sehen? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt. Achter, nein, aber was seid ihr hinausgegangen, um zu sehen? Einen Mann in feinen Kleidern? Denn die feine Kleidung tragen, leben in den Häusern der Könige. Neunter, nein, aber wozu seid ihr denn hinausgegangen? Um einen Propheten zu sehen. Zehnter, ja, ich sage euch, er ist mehr als ein Prophet. Elfter, er ist der, über den geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Zwölf. Ich sage euch wirklich, unter allen Menschen, die geboren wurden, gab es keinen größeren als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. 13. Von der Zeit des Johannes des Täufers bis jetzt wird das Himmelreich mit Gewalt angegriffen und gewalttätige Menschen versuchen, es an sich zu reißen. 14. Denn alle Propheten und das Gesetz haben bis Johannes über die Zukunft gesprochen. 15. Und wenn ihr es verstehen wollt, er ist Elia, der kommen sollte. 16. Wer Ohren hat, der soll hören. 17. Wem soll ich diese Generation vergleichen? Sie ist wie Kinder, die auf dem Marktplatz sitzen und ihren Freunden zurufen: Wir haben euch Flöte gespielt, aber ihr habt nicht getanzt, wir haben Klagelieder gesungen, aber ihr habt nicht geweint. 18. Denn Johannes kam und aß und trank nichts, und die Leute sagen, er hat einen Dämon. 19. Der Menschensohn kam, aß und trank, und die Leute sagen, seht, dieser Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Doch die Weisheit zeigt sich in ihren Taten als richtig. 20. Danach begann Jesus, die Städte zu tadeln, in denen er die meisten Wunder getan hatte, weil sie nicht bereut hatten. 21. Weh dir, Chorazin. Weh dir, Bethsaida. Denn wenn die Wunder, die bei euch geschehen sind, in Tyrus und Sidon geschehen wären, hätten sie schon längst in Sack und Asche bereut. 22. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es am Gerichtstag erträglicher ergehen als euch. 23. Und du, Kapernaum, wurdest du nicht bis zum Himmel erhoben? Du wirst bis in die Hölle hinabgestoßen werden. Denn wenn die Wunder, die bei dir geschehen sind, in Sodom geschehen wären, würde es noch heute existieren. 24. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom am Tag des Gerichts erträglicher ergehen als dir. 25. Zu dieser Zeit sagte Jesus: Ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du diese Dinge vor klugen und gebildeten Menschen verborgen und sie den einfachen Menschen offenbart hast. 26. Ja, Vater, denn so hat es dir gefallen. 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand kennt den Sohn außer dem Vater, und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und dem, dem der Sohn ihn offenbaren will. 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und demütig im Herzen, dann werdet ihr Ruhe für eure Seele finden. 30. Denn mein Joch ist angenehm und meine Last ist leicht.